Grüß euch Gott, Kinder. Ihr wisst doch wohl, was ein Grantler ist, ja? Ein Mensch, der an allem herumnörgelt, dem man einfach nichts recht machen kann. Solche Leute gibt's, leider. Sie sind für niemand eine Freude, nicht mal für sich selber. Der Meister Eder hat so einen als Kunden, es ist der Herr Schladerer. Dem Schreinermeister wird schon immer Angst und Bang, wenn dieser Herr in die Werkstatt kommt. Doch das tut er Gottlob nicht oft, aber jetzt war es wieder einmal soweit. Der Herr Schladerer hat eine Garderobeablage mit zwei kleinen Schubfächern bestellt. Wie bei solchen Leuten immer, es ist brandeilig und muss auf die Stunde fertig werden. Der Meister Eder war auch auf die Stunde fertig. So, jetzt kann er kommen, der Herr Schladerer. Ich bin fertig. Ui, das ist aber schön geworden. Gell? Ich liebe Möbel mit kleinen Schubladen. So? Ja, weil man in so kleine Schubladen kleine Pumuckels einsperren kann. Also mir gefallen die Griff da nicht besonders. Aber die hat der Herr Schladerer unbedingt haben wollen. Die Griff? Knöpf statt Griff wären viel schöner. Ja, aber vielleicht reißen Knöpfe leichter aus. Ja. Weißt du, die Knöpfe von meiner Jacke sind schon sehr oft ausgerissen. Ach, geh zu, Pumuckl. Wenn ich was verlange, dann tust du es nicht. Aber, ja. Aber wenn dieser dumme Herr Schladerer... Ja, der zahlt mir auch dafür. Aber darf man sagen, gern arbeite ich nicht für den Grantler. Da mache ich fast nur lieber dir Griff in der Jacke als dem eine größere Einrichtung. Ach so. Und drum hast du die Schubladen so klein gemacht. Nein. Nicht? Das hat er schon so bestellt. Das hat er so bestellt? Ja, der wird halt schon noch kommen. Du holst dich in Staat. Also, versprichst mir das? Staat verspreche ich, aber, ja. Aber ob auch noch schön Staat? Du weißt schon, wie es mein. Es wird nicht zwickt und sowas, gell? Mir fehlt nur noch der Bart. Wieso? Ja, dann bin ich endgültig ein Einzelmännchen. Einzelmännchen? Ja. Und zwar eins, das überhaupt nicht mehr weiß, was necken und verstecken und zwicken und picken ist. Nun, diese Gefahr ist nicht sehr groß. Aber der Pumuckl hat sich wirklich vorbildlich ruhig verhalten, als mittags der Herr Schladerer in die Werkstatt kam. Denn der Herr Schladerer hat eine, sagen wir mal, recht umständliche Art, sich auszudrücken. Guten Tag, Herr Eder. Grüß Gott, Herr Schladerer. Mein Weg hat mich im Zuge meiner Besorgungen jetzt schon hierher geführt. Aha. Hoffentlich nicht zu früh. Na, es ist schon fertig. Ich habe Sie ja für heute erwartet. Aber nicht schon zur mittäglichen Stunde. Aber umso mehr erfreut es mich, dass mein Weg kein vergeblicher war. Mhm. Wo ist das Meisterstück aus Ihrer Hand? Ja, da scheint's her. Da steht's. Ich hab's genauso gemacht, wie Sie angeben haben. Das ist es. Ja. Mir die Schubladen erscheinen mir etwas klein. Was? Der Laie kämpft ja bekanntlich bei der Umsetzung einer Zeichnung in die Wirklichkeit mit Schwierigkeiten. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Oh mei. Außerdem sind, wenn Sie gestatten, dass ich das noch bemerke, diese beiden Griffe einfach zu viel. Zu viel? Ja, zu hervorstechend, zu beherrschend, wenn ich das noch sagen darf. Ja, Knöpfe wären schöner gewesen, da haben Sie recht. Nun, dann wollen wir nicht anstehen und Knöpfe hinmachen, ha? Nachdem wir in diesem Punkt so erfreuliche Einigkeit erzielt haben. Na, da nützt unsere ganze Einigkeit nichts. Bitte? Wenn ich da jetzt Knöpfe mache, na sieht man da die Löcher von denen Griff. Ja, das hätten Sie sich schon vorher überlegen müssen. Ich habe Ihnen ausdrücklich gesagt, dass ich für Knöpf bin. Nun, mein Lieber, dann bin ich eben einem Irrtum unterlegen. Und wir machen jetzt eben die Knöpfe hin. Aber ich habe Ihnen doch gerade gesagt, dass das nicht mehr geht. Also, es tut mir leid, Herr Schladerer, ich bin kein Zauberer. Löcher im Holz sind Löcher. Ich kann nicht Hokuspokus machen. Das verlangt ja auch niemand. Aber selbst ich als Laie weiß, dass es Holzkit gibt, mit denen man Löcher im Holz verschwinden lassen kann. Ja, aber nicht in ein Holz mit der Maserung und dem Farbton. Also, der Farbton, lieber Meister. Der Farbton entspricht auch gar nicht meinen Vorstellungen. Was nicht? Mir schwebte mehr ein dunklerer Ton vor. Ja, mei, da kann ich nichts dafür, wenn Sie sich bei allem was ganz anderes vorstellen als das, was Sie bestellen. Darf ich Ihnen gebührend zur Kenntnis bringen, ja? Dass ich als Kunde sehr wohl berechtigt bin, Einwände vorzubringen. Von mir aus wenden Sie, was wollen. Ich hab's genauso gemacht, wie Sie es bestellt haben. Ich bedauere, ich muss darauf bestehen, dass die von mir gewünschten Änderungen durchgeführt werden. Ah. Widrigenfalls sehe ich mich außerstande, Ihnen dieses Ding da abzunehmen. Dieses Ding, Herr Schladerer, ist genau nach Zeichnung gemacht. Es ist mein letztes Wort in der Sache. Meine Beanstandungen gelten nur den Maßen der Ästhetik. Oder, wie Sie es wohl besser verstehen, dem leider sehr schmerzlich vermissten Schönheitssinn. Aha. Ich wünsche hier Knöpfe und keine Griffe, egal was besprochen wurde. Ja, und die Löcher, die drin sind? Das überlasse ich Ihrer Kunstfertigkeit. Und das ist mein letztes Wort. Und mein letztes Wort ist, dass dieser Pfusch wird. Ich mach sowas nicht. Das werden wir sehen. Ich komme nachmittags wieder. Guten Tag. Ja, guten Tag. Na, kommen kann er ja. Aber der wird sich wundern. Ach so, ein Rumkrantler. Ein Dutzend solchen in und da die Mürenhaus landen. Nein, du tätst nirgends so wo landen, weil das der Pumuckl nämlich nicht erlauben würde. Ah, ich würde nämlich alle Dutzend solchen verjagen und plagen und zwicken und picken. Na ja, Gott sei Dank, ich hab ja bloß einen solchen. Ja, Gott sei Dank. Aber den tat ich schon allerhand können. Mag er sagen, ich hätte keinen Schönheitssinn. Das ist eine Frechheit! Aber das hat mir zeitlebens noch nie mehr gesagt. Ja, und was der noch alles Dummes gesagt hat, darf ich Gebühren zur Kenntnis bringen, dass ich sehr wohl berechtigt bin, Einwände vorzubringen? Ja. Da kann ich ja nur lachen. Dabei hat er überhaupt weder Einwände noch Zweiwände, weder vor noch hinter, noch sonst wohin gebracht. Ja, der meint, wenn er sich geschwollen ausdrückt, nachher da die in Gnür geht. Aber da hat er sich getäuscht. Der soll erst mal selbst in seine eigenen Knie gehen. Ja. Jawohl. Oh, den hätte ich ja eigentlich zwicken sollen und picken und zwacken und zwucken. Ja, da hast recht. Ja. Bei dem hätte ich ausnahmsweise mal nichts dagegen gehabt. Also da reiße ich mir doch gleich 17 Haare aus, dass ich das nicht getan habe. Also ich werde nie wieder schön. Nie mehr wieder. Nein, Pumuckl, schön. Es war schon ganz recht, dass du brav warst. Wieso? Ich hab jetzt nur in der Wut, ihr habt ein Recht, einen bösen Kobold gewünscht. Also, mir selber wünsche ich natürlich einen braven Pumuckl. Ja, aber wenn du ihm einen bösen Pumuckl wünschst, dann kann ich ja zwischendurch. Ich meine, nur so, weißt du, für den Herrn Schladerer kann ich ja mal böse sein. Nein, lieber nicht. Sonst gewöhnst du es so an, dass bei mir auch immer böse bist. Nein, das gewöhne ich mir ja gleich wieder ab, doch. Ja, das geht schnell. Ich bin ja ein ganz schneller Abgewöhner. Ja, aber es wäre doch so schön, wenn der Herr Schladerer auch mal glauben würde, dass er in so einem Irrtumshaus landet. Weil er sich einfach immer und immer irrt, weil der Pumuckl immer und immer alles versteckt und wegverlegt und Sachen umwirft. Vor allem so Sachen, wo Kaffee drin ist oder Wasser oder Farbe. Ein Topf mit Farbe umwerfen, das ist schöner. Ja, also, fang die nur wieder. Freilich ist es schön, aber leider ist der Herr Schladerer kein Maler, sondern ein Steuerberater. Das macht ja nichts, das macht ja überhaupt nichts. Dann werfe ich eben einen Steuer um oder was er sonst. Nein, das kann man ja nicht umwerfen. Wieso kann man keinen Steuer? Also irgendwas zum Umwerfen wird er doch haben, das hat doch jeder Mensch. Nein, der Herr Schladerer, ich glaube, der hat bloß einen Schreibtisch und ein Telefon drauf und einen Schrank, also da ist nichts zum Umwerfen. Doch, ich verrat's dir, darfst aber niemand weiter sagen. Also ein Telefon, ein Telefon kann hinunterfallen. Und ein Schrank, der kann zugesperrt sein plötzlich ist der Schlüssel weg. Ach einfach so. Weg, ja, ist einfach nicht mehr da. Weißt du, Schränke sind ja sehr ärgerlich, wenn man sie nicht mehr aufschlüsseln kann. Ja, du hast allerdings recht. Also gut, dann sag mir jetzt ganz schnell, wo der Herr Schladerer wohnt. Pumuckl, das hat keinen Sinn. Ja, was? Auch wenn mir die Vorstellung, dass er ein bisschen rauskommt, nicht unlieb ist, das ändert ja nichts, dass er an dem Ablagekastel Knöpfe hin haben will. Ja, aber vielleicht ändert es doch was, wenn ich ihm alle Knöpfe kaputt mache. Nein. Also zum Beispiel folgenden Knopf, den Lichtschalterknopf kaputt machen, Radioknopf kaputt machen, Jackenknopf kaputt machen. Vielleicht will er dann überall Griffe haben, einen Griffschalterknopf will er dann. Wenn sich einer auf was versteift, dann kannst du nichts machen. Nein, da kann man nicht. Zudem ich selber ja auch nicht viel gemacht hätte, wenn er nicht ausdrücklich griff. Aber was, reden wir nicht. Probieren wir es halt, ob es geht. Ja, Jo, ich weiß übrigens... Was? Wo der Herr Schladerer wohnt. Ja? Mhm. Woher? Der wohnt da drüben, habe ich so erfahren. Was? Gleich an der Straßenecke. Was? In dem großen gelben Haus. Ja. Weißt du, wo unten drin der Bäcker ist? Da wohnt er im ersten Stock. Ach wo? Mhm. Genau gegenüber wohnt er im Parterre. Ja, genau gegenüber im Parterre wohnt der liebe Herr. Was? Jetzt weiß ich's nämlich. Pumuckl schlau, Pumuckl hat alles herausgebracht. Du hast mir Zauber aufs Glatteis geführt. Ja, als wenn du ein Schlittschuh wärst. Aber, Pumuckl, trotzdem mach keinen Blödsinn. Nein, ich mache jetzt einen Gescheitsinn. Und zwar gleich auf der Stelle. Das wird ein Spaß. Hui! Pumuckl! Naja, es ist ja nicht sicher, dass er ihn findet. Und wen? Was kann die nicht dafür, dass es einen Pumuckl gibt? Gar nichts. Der Pumuckl ist losgesaust und da er, wenn er unsichtbar ist, ganz leicht auf Parterrefenster klettern und durch die Fenster gucken kann, hat er auch tatsächlich Herrn Schladerer in seinem Büro entdeckt. Und weil das Fenster schräg gestellt war, ist der Pumuckl zu dem ahnungslosen Herrn Schladerer ins Zimmer gehüpft. Der hat eben seinen Mantel abgelegt und zu seiner Sekretärin gesagt. So, Fräulein Weiß, da bin ich wieder. Haben Sie inzwischen alles erledigen können? Ja. Es liegt schon alles zu Ihrer Unterschrift bereit, auf Ihrem Schreibtisch. Ja, gut. Zu dieser Sache, da müssen wir noch ein Zusatzschreiben anfertigen. Ich diktiere es Ihnen wohl am besten gleich in die Maschine. Herr Schladerer, die Papiere fliegen davon. Schrecken Sie mich doch nicht so. Ein Windzug. Das kommt davon, weil Ihr Frischluftbedürfnis so ungeheuer ist, dass andauernd Fenster aufgerissen werden müssen. Da jedoch der Boden sauber ist, hat keines der Schreiben Schaden erlitten. Entschuldigen Sie, Herr Schladerer, aber ich habe überhaupt keinen Windzug gespürt. Wo ist denn mein Füllfederhalter? Auf Ihrem Schreibtisch, Herr Schladerer. Aber nein. Ganz sicher, ich habe ihn für Sie zurechtgelegt. Weiß der Himmel, wo Sie ihn hingelegt haben. Da auf dem Schreibtisch ist er jedenfalls nicht. Ich weiß aber ganz bestimmt, vielleicht haben Sie ihn in Gedanken eingesteckt. Ich pflege nicht, in Gedanken Gegenstände einzustecken. Nein, aber es könnte doch sein, ich weiß ganz sicher, dass ich... Was wissen Sie sicher? Da, sehen Sie, da liegt er auf dem Boden. Ich habe aber ganz bestimmt den Füllfederhalter nicht auf den Boden. Reden Sie keinen Unsinn, natürlich haben Sie nicht. Hier, sehen Sie, die ganze Tinte ist auf dem Teppich verspritzt. Oh Gott! Der schöne neue Teppichboden. Oh, Ihre Frau Gemahlin wird untröstlich sein. Ja, das wird sie ganz ohne Zweifel. Geben Sie mir die Tinte her. Ich muss den Füllhalter neu auffüllen. Jawohl. Bitte, hier, Herr Schladerer. Stellen Sie es an meinen Schreibtisch. Jawohl, Herr Schladerer. Soll ich Ihnen den Füllfederhalter nachfüllen? Nein, das mache ich lieber selbst. Das muss man mit Gefühl machen. Sehen Sie, so. Herr Schladerer, die Tinte! Schnell, oh Gott. Schnell, es rennt alles über den Schreibtisch. Die Papiere! Oh Gott, das ist die Steuererklärung, oh Gott! Himmel, haben Sie denn nichts zum Wischen zu tun? Tun Sie doch ja. Etwas! Sie sehen doch, dass alles drin ist! Ja, das sehe ich, aber wo ist denn der Löscher? Herr Schladerer, die Tinte tropft von den Papieren auf den Teppich, oh Gott! Und wo ist denn mein Taschentuch, Na, versuchen Sie nicht Ihre Tasche, nehmen Sie von mir aus das Deckchen da unter der Blumenvase. Nein! Sie sehen doch, dass ich die Hände voll habe. Halten Sie doch die Bescherung auf zum Aber Kuchen. Nicht doch das Deckchen, was würde Ihre Frau sagen? Dort ist eine Zeitung. Ja, die saugt auf. Ja, die saugt auf. Hier sind Sie die Bücher. Eduard, man hört dich bis in die Küche vor. Oh Gott, mein Teppich. Ja, wie sieht's denn hier aus, ja. Fräulein Weiß? Wie konnte denn das passieren? Gnädige Frau, Ihr Herr Gemahl... Redet nicht, sondern tut doch endlich tut was. Tut ja schon was, aber... Eduard, die Vase! Ich bin an die Vase überhaupt nicht. Ich bin einen Meter davon entfernt geblieben. Natürlich bist du hingekommen. Du hast so gebrüllt, dass du gar nicht wissen kannst, wo du hingekommen bist. Nimm bitte gebührend zur Kenntnis, dass ich auch im Falle meines Brüllens noch imstande bin, zu wissen, was ich tue. Nichts weißt du, Eduard, nichts. Aber bitte, von mir aus, schwimm doch davon mitsamt deinem Büro. Dann stehen Sie doch nicht so herum, Fräulein Weiß. Nein. Laufen Sie meiner Frau nach, holen Sie einen Putzlappen. Ja, natürlich, Herr Schladerer. Ach, das auch noch. Schladerer. Grüß Gott, Herr Schladerer. Hier ist der Bruder Ihr... Wer ist bitte dort? Bitte? Ja, hier ist der Bruder... Bitte? Ja, Sie bearbeiten doch gerade die Steuer. Was? Karl Friedrich Amadeus Wolf. Das auch für mich tun, wissen Sie? Das auf jeden Fall, dass Sie das auch tun. Wie bitte? Ja, ich weiß immer noch nicht, wer dort ist. In der Leitung ist eine Störung. Bei mir ist keine Störung, ich kann Sie recht gut hören. Also hören Sie mal zu. Es handelt sich also, dass Sie mir... Bitte? Ja, das ist äußerst wichtig. Und ich meine, das ist doch sicherlich nicht nur eine Honorarfrage, nein, sondern... Entschuldigen Sie, ich verstehe überhaupt nicht. Sie werden immer wieder unterbrochen. Mit wem habe ich bitte die Ehre? Die Ehre? Nein, nein. Na, eigentlich bin ich dich, sondern mein Bruder. Was ist? Hören Sie, mein Bruder ist Ihr Klient. Aber ich möchte... Ich weiß nicht, das muss wohl in meinem Apparat liegen. Ich höre nur Bruchstücke. Können Sie mir bitte Ihre Nummer geben? Ich rufe zurück. Ja, Moment, Herr Bruchstück. Nein, Herr Schlader. Nein, hier, also gut, warten Sie mal. 530, 7, 2... 2 und was? Ja, Herrschaftszeiten. 530, 7, 2... Ja, ich werde wahnsinnig. Immer die letzte Zahl kann ich nicht hören. 537, 2 und... Ja, jetzt haben Sie es ja gleich. Nein, nein, 530, 7... Hallo? Hören können. Nein, nein, 2 also, und... Na, wissen Sie, versuchen wir es noch einmal, Herr Schlader. Ich buchstabiere ganz langsam. Ja, 530, 7 und... So, jetzt habe ich alles. Ja. Drogerie wegen der Tintenflecke und... Seien Sie doch still, jetzt habe ich es wieder nicht gehört. Sehen Sie denn nicht, dass ich telefoniere? Oh, entschuldigen Sie. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ach, jetzt ist er endgültig weg. Und ich weiß weder, wer es war, noch was er wollte. Ich werde wahnsinnig. Ich habe doch nur... Was kichern Sie denn so albern? Machen Sie lieber Ordnung. Aber Herr Schlader, ich habe gar nicht gekichert. Das muss von draußen... Ach, das wird wieder der Mann sein. Schladerer. Ja, endlich habe ich einen wieder. Also versuchen wir es noch einmal, Herr Schladerer. Ja. Gell, hier ist der... Hallo? Hallo? Ich höre nichts mehr. Hallo? Es war wirklich fürchterlich. Der Pumuckl gab sich auch die größte Mühe, der böseste Kobold zu sein, den es gibt. Auf den Trick, die Telefongabel niederzudrücken, um immer wieder das Gespräch zu unterbrechen, ist er allerdings ganz zufällig gekommen. Als er nämlich auf dem Schreibtisch stand und genüsslich den Tintensee und auf dem Boden den Wassersee betrachtete und sich dabei auf das Telefon stützte. Das war natürlich für ihn eine wunderbare Sache. Der Pumuckl war so zufrieden mit dem, was er alles angerichtet hatte, dass er sehr vergnügt zum Meister Eder zurückhüpfte und dort Bericht erstattete. Na? Was hast denn? Was ist denn los? War das schön? Was war schön? Oh, das war nicht nur schön, das war auch lehrreich. Ja, was denn? Ich habe gelernt. Was? Gelernt hast du was? Ja, ich habe gelernt. Ich habe gelernt, wie man Telefon stört. Ja. Und Fräulein Weiß hat gelernt, was? Wie man aufputzt und... Frau. Was? Frau. Und Frau Schlaterer, der hat gelernt, was man in der Drogerie gegen Tinte kaufen muss. Und Herr Schlaterer hat gelernt, auf einem Fuß zu stehen, damit er nicht mit dem anderen ins Wasser tritt. Ja, und dabei zu telefonieren. Was? Und dabei in der Hand eine Steuereiverklärung zu halten, was? Die voll Tinte ist. Und dabei... Noch? Und nichts zu verstehen. Pumuckl, ja. Du warst tatsächlich dort. Ach, tut Lachen weh. Ja, und wie ich dort war. Das gut. Ja, wieder mal ein richtiger... Klabauter Kobold zu sein. Jetzt sag mal, was hast du denn alles angestellt? Alles. Hast alle Schlüssel versteckt und Knöpfe? Der Schlüsseltrick ist ja langweilig und Knöpfe sind ja nichts, ist ja rein gar nichts gegen Tinte. Ja, was hast du denn dann gemacht? Besonders, wenn Tinte unter Papier und Bücher kriecht, so langsam und dann über die Schreibtischkante auf den Teppich läuft. Na, das hast du gemacht. Ja, du, Pumuckl, das hättest du nicht tun dürfen. Das habe ich vielleicht nicht tun dürfen, aber das habe ich tun müssen. Jawohl, also Tintengläser, also volle Tinten, leere ja nicht, aber volle Tintengläser, die müssen mal umfallen. Und Blumenvasen, also auch volle Blumenvasen auch. Ja. Das ist Kobolds Gesetz. Ja, Kobolds-Gesetz. Jawohl, das ist jawohl. Jawohl, und Telefone, die müssen auch mal nicht gehen. Das ist auch ein Koboldsgesetz. Ja, so und alle, die Schladerer heißen, also besonders dieser Herr Schladerer, die müssen mal glauben, dass auch sie sich dumm anstellen können. Das ist also, also das glaube ich, das ist sogar ein Menschengesetz. Schon, aber schaden tut das ja nichts, wenn der Schladerer das gelernt hat. Aber deswegen hört das Granteln da nicht auf. Der kann nämlich gar nicht anders. Doch, der kann schon anders. Der kann richtig schreien. Und dann am Telefon fast beinahe richtig weinen. Weil er nichts verstehen kann. Was, das hat er getan? Ja, da muss ja ziemlich zugegangen. Da ist es ziemlich zugegangen. Pass mal auf. Also Fräulein Weiß ist zugegangen und seine Frau ist zu und weggegangen. Und das Telefon ist zugegangen und der Mensch, der angerufen hat, der ist weggegangen. Also es ist alles wunderbar gegangen. Mein Pumuckl. Da hast du ihm aber arg zugesetzt, Herr Schladerer. Ja, sehr arg. Jetzt tut er mir beinahe leid. Ja, mir, nein. Nachher will ich ihm, Herr Ernst, halt doch nicht von seinem Schubladen hinmachen. Probieren wir es halt. Vielleicht fällt es dann doch nicht so nein, auf. Nein, das machst du nicht. Ich gebe mir solche Mühe, Herrn Schladerer zu ärgern und du gibst dir jetzt Mühe, ihn zu entärgern. Ja. Nein, der darf nicht entärgert werden. Der muss sich weiter und weiter und weiter. Na, Pumuckl, das war nicht richtig. Irgendwann muss ja mal ein End hergehen mit der Sichärgerei. Ich find das lang. Ja, und wenn er dich weiter ärgert, was ist dann? Wenn er dich weiter ärgert, weil er dann wieder liebe Griffe statt Knöpfe will und vielleicht drei Schubladen statt zwei und das warten wir jetzt einmal ab. Na gut, ich warte mal ab, aber dann werden wir ja schon sehen. Der Meister Eder ersetzte die Griffe durch Knöpfe und wenn man nicht genau hinsah, konnte man die Stellen, wo zuerst die Griffe angeschraubt waren, nicht mehr erkennen. Allerdings fiel dem Meister Eder diese Arbeit doch ein wenig leichter, wenn er daran dachte, wie der Kobold dem Herrn Schladerer mitgespielt hatte. Und dann tauchte der Herr Schladerer auch tatsächlich auf. Er machte einen recht nervösen Eindruck. Guten Tag, Herr Eder. Grüß Gott, Herr Schladerer. Ich komme, wie Sie aufgrund unseres Gesprächs wissen, um den nun hoffentlich das Kästchen mit entsprechender Änderung abzu... Ja, also, ich habe ja nicht die Knöpfe gemacht. Oh, da bin ich froh. Oh, heute geht mir nämlich alles schief. Und es hätte mich nicht gewundert, wenn ich nun hier bei Ihnen auch noch auf weiteren Widerstand gestoßen wäre. So. Ja, Sie ahnen nicht, was mir inzwischen alles widerfahren ist. Was Sie nicht sagen? Es wird ja nicht doch kein Unglück zugestoßen sein. Nicht Unglück. Katastrophen. Na. Stellen Sie sich vor, ich ergoss Tinte über wesentliche Papiere. Na, sowas. Muss alles neu geschrieben werden. Ja. Meine Sekretärin muss Überstunden machen, um das neu zu schreiben. Hm. Was mich das kostet. Ja, so ein Pech. Sie verstehen mich, ja? Ja, und wir? Meine Frau ist ganz außer sich, denn auch der Teppich ist ruiniert. Ja, um Gottes Willen. Aber warten's. Ich habe ein Bücherl, da steht was drin über Flecken. Ja? Ja, das habe ich selber am Teppich schon ausprobiert. Ach. Damit geht's ganz bestimmt weg. Ach, Herr Eder, Sie sind mir ein rechter Trost. Ja, tröstens nur, Ihr Frau, das kriegen Sie schon wieder hin. Ja, und stellen Sie sich vor, was? Das Telefon hat nicht mehr funktioniert. Nein. Ich habe natürlich die Störungsstelle angerufen, ja, aber die hat nichts gefunden. Aha, das kann man denken. Weiß ich, wann die Störung wieder auftritt. Das ist ein Unsicherheitsfaktor und niemand kann mir helfen. Es macht mich rasend, mir vorzustellen, dass dieses Aufhören einer Verständigung sich wiederholt. Na, Herr Schladerer, das wiederholt sich nimmer. Bitte? Ganz bestimmt nicht. Ja, woher wollen Sie denn das wissen? Das weiß ich, weil ich mich da auskenne, ja. Ja? Mhm. Aber ich verstehe nicht, ich bin zwar kein Techniker, ja. Aber wenn so eine Störung einmal vorkommt, dann ist sie durchaus imstande, sich zu wiederholen. Na, das wiederholt sie nimmer. Und wenn wirklich, nachher brauchen Sie nur die Gabel von dem Hörer festhalten. Festhalten? Dass dass sie sich nicht runterdrückt. Aha. Nachher sind Sie vor solchen Störungen ganz sicher. Also für diesen Rat bin ich Ihnen unendlich dankbar, Herr Eder. Ja, gern geschehen. Ja, und jetzt zu unserem Kastl. Ja. Also, Ein bisschen sieht man es natürlich schon noch. Nicht der Rede wert, Herr Eder. Ich sehe es überhaupt nicht mehr, wo zuerst die Griffe waren. Ja, so ist es ausgezeichnet. Na ja, nachher ist mir ja recht. Also, ich kann ja im Preis was nachlassen, weil schließlich... Das kommt überhaupt nicht in Frage, Herr Eder. Na doch. So sieht die Geschichte ja ganz anders aus. Ja. Auch die Proportionen sind jetzt wieder in Ordnung. Ja, was doch so Knöpfe alles ausmachen. Aber ich hab's ja gleich gesagt. Ja, das hat sich nicht gleich für den Laien so durchschauen lassen. Ja. Aber Sie hatten natürlich recht. Ja. Natürlich war es auch meine Schuld. Ja, aber Sie haben nicht geklappt. Also passen Sie auf. Sagen wir 10 Mark weniger. Naja, wo Sie doch jetzt auch so viel Ausgaben in Abschreiben für Ihre Sekretärin haben. Ich bitte Sie, Herr Eder, nein, das hat nun wirklich nichts mit Ihnen zu tun. Nein, Sie hatten doppelte Arbeit und ich bin Ihnen ja sowieso schon sehr verbunden für die Mehrarbeit, die ich Ihnen gemacht habe. Ja, und wegen dem Farbton, ich kann da schon mit was drüber gehen, wissen Sie, schauen Sie mal her. Damit es ein bisschen dunkler wird. Aber wenn nein, Sie meinen. Nein, der Farbton passt recht gut. Passt denn einer? Ja, wenn Sie mir nur das Büchlein gegen die Flecke geben wollten. Das Bücherl? Ja, freilich. Ich hol's schnell, gell? Ich hol's. Halt! Was ist denn, Herr Schladerer? Ich weiß nicht, mich hat was gezwickt. Ja? Entschuldigen Sie vielmals, Herr Schladerer. Also, das tut mir wirklich leid. Aber Herr Eder, da brauchen Sie sich wirklich nicht zu entschuldigen. Dafür können Sie so wenig wie für meine Tintenflecke zu Hause. Darauf hat der Meister Eder nur etwas Unverständliches gemurmelt und schleunigst das Büchel über die Fleckenentfernungsmittel geholt. Und so kam es, dass sich die beiden Herren auf das Liebenswürdigste trennten. Als der Meister Eder und sein Pumuckl wieder allein waren, saß der Pumuckl in seiner Schaukel und schaukelte wild hin und her. Also jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Warum? Also dich ärgert der Herr Schladerer so, dass ich ihn ärgere? Ja. Und statt dass aus zwei Ärgern ein großer Ärger wird, wird große Freundlichkeit draus. Ja, mein Pumuckl, es gibt halt so ein paar Menschengesetze, die sind für einen Kobold schwer zu verstehen. Ja, sehr schön. Zum Beispiel, wenn sie zwei übereinander ärgern, und der eine versteht den anderen plötzlich aus irgendeinem Grund. Nachher geht mit der Ärgerei gleich ein Enther. Nein, das verstehe ich kein bisschen. Ich verstehe ja auch nicht, was du plötzlich verstanden hast. Dass jeden einmal ein Laus über die Leber laufen kann und wenn die Laus die Form von einem Kobold hat. Darf ich dich gebührend darauf aufmerksam machen, dass eine Laus nie imstande sein wird, die Form eines Kobolds anzunehmen? denn, merke, was? Eine Laus hat 6 Beine und ein Kobold bekanntlich nur 2. Außerdem macht das Leute ärgern sehr, sehr hungrig. So hungrig, dass mein Magen ärgerlich wird. Na also, das wollen wir vermeiden. Pumuckl, komm, mach mal eine kräftige Brotze. Oh ja, mit Bier. Und das taten sie auch. Und da bekanntlich eine Brotzeit am besten bekommt, wenn man sie gemütlich einnimmt und frei von allem Ärger ist, war dafür jetzt auch die richtige Zeit. Der Herr Schladerer aber hat das Garderobekästchen nach Hause getragen und seiner Frau hat es so gut gefallen, dass sie darüber sogar beinahe die Tintenflecke vergaß. Und somit war alles wieder im rechten Lot. Und wie die Geschichte vom Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das erfahrt ihr dann das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.